Westdeutscher Rundfunk und Norddeutscher Rundfunk. In der Sendereihe Gedanken zur Zeit spricht heute Ludwig Henze. Sein Thema: Abschied vom Schreiben zur neuen Unbefangenheit gegenüber Texten. Angesichts der nur noch in Kilometern messbaren Menge jährlich geschriebener Bücher mutet es wirklichkeitsfremd an, von Abschied zu sprechen. Der Duden scheint Inflation zu beweisen. Immerhin, seit 1980 sind 3000 UFOs, genannt neue Wörter, dudenfähig geworden. Auch wenn die mehr nach Retorte als nach Sprache schmecken. Dudenamtlich besteht die deutsche Sprache jetzt aus 110.000 Merkwürdigkeiten. Die Menge des Wortmaterials gestattet Rückschluss auf dessen Umschlaggeschwindigkeit. Die könnte den Umfang des Schreibens belegen, vielleicht auch Qualität. Computer spucken zu einem einzigen Stichwort derart viel Text aus, dass, sollte er genutzt werden, Tausende von Auswertern gleich Schreiber Beschäftigung fänden. Das Material kann maschinell in Form gebracht, an schreibkundige Profis weitergeleitet werden. Die könnten es verfeinern, gewinnen Zeit fürs nur noch Schreiben, zumal sie endlich ohne Pathos schreiben dürften. Die heimliche Sehnsucht vieler. So wie es Anton Tschechow angeraten hat. Man mache sich erst dann an Schreiben, wenn man sich kalt fühlt wie Eis. Oder Truman Capote: Um gut schreiben zu können, muss man etwas Kühleres in den Adern haben als Blut. Etwas Kühleres als Blut in den Adern aber hat man erst dann, wenn man nicht schreiben muss. Wenn Computer die Kernarbeit leisten. Oder wenn man nicht schreiben muss. Kalt wie Eis, unbefangen wie ein Geschichtsloser. Distanziert vom zu Schreibenden. Schnell wie Computer, schnell wie Mozart und so gut. Auf alle Fälle schnell. Am Tage des Endspiels mit dem Buch zur Fußball-Weltmeisterschaft da sein. Hans Magnus Enzensberger rühmte sich, als er bekannt, schnell anerkannt und trotzdem als Beleg des Verfalls der engagierten Lyrik bezeichnet wurde: Ich schreibe sehr schnell und ich schreibe den Text gleich in die Maschine. Ich glaube, man soll an einem Gedicht nicht feilen. Nietzsches Forderung, man müsse an einer Seite Prosa wie an einer Bildsäule arbeiten, scheint angesichts des Schwurs auf Schnelligkeit, angesichts des kraftgenialisch anmutenden Respekts vorm ersten Schuss, Schnee von gestern. Warum feilen? Schreiben kann jeder, sagt Tucholsky. Es ist angenehm, man braucht nicht dabei zu denken und bezahlt wird es auch noch. Voll Stolz nennen sich Maler, Bildhauer und Musiker Schüler von Shakespeare, Balzac, Dostojewski oder Strindberg dagegen. Sie sind eben sie, basta. Wer schreibt, kann schreiben. Wenn aber alle schreiben können oder so tun, sind Schreiber nichts Besonderes, wie Sänger in Italien. Folglich nennen sich die besonderen Schreiber im Zeichen einer offenbar allgemein und damit suspekt gewordenen Fähigkeit im besten Fall noch Schriftsteller. Dexter ist keine Beleidigung. Dichter dagegen, wer schreibt auf seine Steuerkarte Dichter? Wolf Biermann nennt sich Liedermacher. Andere, die sich schreibend betätigen und ernähren, nennen sich Macher, erkennen darin Witz, Sinn und Modernität. Doch müssen wirklich alle, die da schreiben, schreiben? Wollen sie es? Können sie es? Ist Unbefangenheit gleich aggressive Forschheit die Konsequenz aus dem Verbreitetsein des Schreibenkönnens? Oder aber ist Unbefangenheit keine Unbefangenheit, sondern Unsicherheit? Unsicherheit und Reserviertheit gegenüber einer zweifelhaft gewordenen Fähigkeit, zumal auch ein strittig gewordener Gott ein Buch geschrieben hat. Gott, der seit Nietzsche als tot gilt. Mit ihm die Fähigkeit zu schreiben. Mit ihm der Glaube an die Kraft des Wortes. Moderatoren, die Sprache studiert haben mögen, entscheiden sich trotzdem häufig für verbreitet gewusste Schludrigkeit als normative Kraft des Üblichen. Als Prämie an die Einschaltquoten. Als Gleichgültigkeit gegenüber dem Studierten, als neue Unbefangenheit gegenüber Texten, Gesprochenem, Geschriebenen. Hauptsache reden. Nicht das Falschgesprochene fällt als beanstandenswert auf, nein, die Sendepause, die leere Seite im Buch. Wenn wir uns zu einer Generation der Querleser entwickelt haben, warum dann nicht auch zu einer Generation der Querschreiber? Denn Schriftsteller sind die Funktion des Echos, das sie schufen. Gleichgültigkeit, Unbefangenheit, Wandel beim Schreiben, bei den Schreibern. Max Frisch notiert, Goethe und Geringere, die vor uns geschrieben haben, sie alle rechneten mit einer Nachwelt. Das tut kein Schriftsteller heute, glaube ich. Und trotzdem schreiben wir. Schreiben wir, sagt Frisch. Schreiben Sie wirklich? Wolfgang Hildesheimer, dessen Fähigkeit unstrittig ist, hat beschlossen, nicht mehr zu schreiben. Grund: Ich glaube, dass in wenigen Generationen der Mensch die Erde verlassen wird. Ferner, der Schriftsteller unserer Zeit hat von unserer Realität keine Ahnung mehr. Hildesheimer weiß ich nicht allein. Er zitiert Wolfgang Köppen und Günter Grass, auch wenn der, so Hildesheimer, immer wieder anzufangen versucht, und sei es wegen eines Preises. Karl Kraus warnte vor diesen Aufmunterungspreisen. Sie hätten in der Kunst schon allzu viel Unheil angerichtet. Trotzdem, zur Würdigung seines 50. Todestages, stiftet die Zeitschrift konkret einen neuen Literaturpreis. Bedingung: Der Gepriesene verpflichtet sich, fürderhin keine eigene Zeile mehr zu veröffentlichen. Warum? Weil Sprache, die stets nur Baustelle sein kann, Bau mit Gerüst verwechseln lässt, den Weg verlieren hilft, Weg und Erfolg? Weil Sprache gemein geworden ist, Abteilung der Kultur, so wie die Gottheit auch? Weil Schreiben nichts bewegt, nichts oder wenig, so dass man in die Unbefangenheit flüchten muss, sie vortäuscht, das Eigentliche verfremdet, wie Dürrenmatt, der in einem Dutzend Gesicht die Menschheit vom Monokel eines Betrunkenen spiegeln lässt? Oder dass man als Schreiber für sich bleibt, für sich allein schreibt? Diese Gedichte, so Peter Demetz über Günter Kunerts Abgründe, bedürfen des Lesers gar nicht. Der noch im Alter als Avantgardist geltende Gottfried Benn war, trotz der ihm nachgesagten Skepsis, in einem Punkt Optimist. Im Anfang war das Wort, sagt Benn, nicht das Geschwätz. Am Ende wird nicht die Propaganda sein, sondern wieder das Wort. Wie aber sieht das zwischendurch aus, das Jetzt, die Schreibe, die Sprache, deren Mieder Heinrich Heine so weit geöffnet haben soll, dass heute alle an ihren Brüsten fingern können. Man darf ergänzen, nicht nur fingern. Das Selbstbewusstsein der Auchschreiber, der aus Popschuppen und Fußballfeldern ausgeborgten Auflagengaranten, steigt im Maße der bewiesenen, vielleicht sogar beabsichtigten Ungelenkigkeit, setzt Maßstäbe, macht Schreiben noch gemeiner, unauffindbarer. Der Endsieg des Wortes scheint Utopie. Aber würde das Wort siegen, wäre dann dessen Autorität gewiss? Doch Sieg steht nicht in Sicht. Einstweilen wird abgetragen, gemischt, infiziert. Der stolze Wald ist krank geworden, besteht aus Versatzstücken, Brotwald. Die deutsche wissenschaftliche Prosa, der Schopenhauer eine besondere Eignung für die klärende Darstellung philosophischer Zusammenhänge nachsagte, kämpft unter der Lava einer aufgeblähten Terminologie mit dem Erstickungstod, schreibt Ricarda Winterswiel. Sie nennt ihren Artikel In der analphabetischen Welt, Unterzeile: Wann kann keiner mehr lesen oder schreiben? Reinhard Baumgart notierte: Vielleicht wird der Typus Schriftsteller abgelöst durch jemanden, der schreibt. Eine Vermutung, die das lässig verstellte Prädikat als längst erreicht bestätigen könnte. Unbefangenheit als Chance und Sehnsucht zugleich. Und Rückkehr in verkannte Zeiten. Immerhin, schon Friedrich Hölderlin, einer der größten Sprachkünstler der Weltliteratur, wollte ein Kunstloslied singen. Dieses Ideal beschreibt er zwar noch kunstvoll in einer Hymne, einer der strengsten Formen überhaupt, wo aber findet der neue Typus, der sich teils besser im Steuer- und Abschreibungsrecht auskennt als in der Grammatik, sein Rüstzeug? In der Lochkartensprache? In der Schule, die in exzessiver Unbefangenheit glauben wollte, Abiturienten seien auch dann schreibtauglich, wenn man ihnen gestatte, sich vom Hauptfach Deutsch zu verabschieden? In der normativen Kraft des Üblichen? Angesichts des Siegeszuges der elektronischen Datenverarbeitung könnte die Klage um die verlorene Kunst des Schreibens in einer zunehmend analphabetischen Zivilisation als nostalgische Verteidigung einer antiquierten Kulturtechnik angesehen werden, schreibt Ricarda Winterswiel. Das Bildungsideal des 19. Jahrhunderts war, Abiturienten die Sprache der Klassiker nahezubringen, das des 20. den Ansprüchen der Informationstechnik zu genügen. Kobol schlägt Kobold. Dann aber wäre, um den Gedanken von vorhin noch einmal aufzugreifen, das Schreiben nicht mehr allgemein, sondern die Gemeinheit wäre am Ende, Schreiben wieder etwas Besonderes. Möglich. Es kann aber auch sein, dass die Maschinensprache siegt, gesiegt hat. Nicolas Born, der nicht als flinker Paradeliterat, sondern als bedächtiger, sein Wort prüfender Einzelgänger gegolten hat, schrieb das Buch Die Welt der Maschine. Born spürt die Kraft der Verfälschung, die diese Welt bringt. Formuliert das. Der Frankfurter Philologieprofessor Klaus Jeziorkowski beobachtet jedoch ein fatales Nebenergebnis. Born selbst spricht die Sprache der großen Maschine. Und es ist die Tragik dieser Aufsätze, dass sie nicht nur infiziert, sondern voll verseucht sind von dem, was sie als Krankheit diagnostizieren. Absicht des Schreibers, Automatik. Auch Schuhe werden nicht mehr nur aus gut riechendem Leder gemacht. Warum Wörter nicht mit PVC versetzen? Solange sie gelesen werden. Aber werden sie gelesen? Ist die nur noch in Kilometern messbare Menge jährlich verkaufter Bücher Beweis für selbstvergessenes Lesen? Gibt es den Anekdotenmandarin noch, der bis zur letzten Stunde las, der wusste, dass er geköpft werden sollte und dennoch lesen wollte? Und wollen die Schreiber wirklich in erster Linie nur gelesen werden? Ein Dortmunder Schriftsteller jedenfalls rechnete der Programmzeitschrift BWZ die Höhe der entgangenen Honorare für Kurzgeschichten nach, als die der Werbung weichen sollten. Vom Argument des Lesens war nicht die Rede. Klaus Millau spricht bereits vom maschinenlesbaren Buch, Thomas Mann maschinenlesbar. Die Bertelsmann AG verlangt ein gemeinsames Vorgehen der Druckmedien zur Leseförderung in der Bundesrepublik. Dergleichen bleibt den Schreibern weder verborgen, noch bleibt er spurenlos. Die Zeitung Libération hat Autoren aus 80 Ländern gefragt, weshalb sie schreiben. 400 haben geantwortet. Der Spiegel stellt fest, besonders schwer taten sich die deutschen Dichter. Zum Beispiel Kunert. Ich schreibe, um zu leben. Ein anderer antwortete, weil ich ein schlechter Schwimmer bin. Warum sagen Sie das? Nur weil Sie Angst vorm Pathos haben? Schreiben ist anders geworden. Die Konkurrenz der Medien hat weniger der Kristallisierung unterschiedlicher Ausdrucksmöglichkeiten gedient. Sie schuf die Mischung. Schreiben wurde größtenteils zum Gewerbe. Die Vorstellung vom morgen stellenweise glatteis schreibenden Textingenieur und zwischendurch präzise 1,30 Statements fürs Fernsehen abliefernden Promoter der eigenen Wichtigkeit ist weniger eine Karikatur als normal. Schreiben ist Nebensache. Bekanntsein ist alles. Ein vor wenigen Tagen 60 gewordener neuer Typus, der als seriös gilt, hat einen ganzen Stadtteil zur Party geladen. 2000 Haushalte. Er wusste Bescheid. Den 60. kann er von der Steuer absetzen. Die Speisung der 2000 dient dem Image. Trotzdem, am Ende wird, so Ben das Wort, nicht Propaganda stehen. Wird es? Der vom Sieg des Worts überzeugte Ben, der nichts aus seinem Werk widerrufen haben soll, notierte trotzdem, ich schreibe nichts mehr, es sei denn, man könne mit Spulwürmern schreiben und Coprolalin. Coprolalin gleich krankhafte Neigung zum Aussprechen unanständiger Wörter. Vielleicht ein Ausweg oder Zwischentief. 30 Jahre nach seinem Tode ist dieses Zwischentief längst zum Stilmittel der Unterhaltung verfeinert oder heruntergekommen. Was aber ist das mit der Unbefangenheit? Man schreibt, vergisst es wieder, weiß instinktiv, dass etwas abgeflossen ist. Insofern ist Schreiben nur noch Hygiene. Sowas wie Stuhlgang oder Partnernutzung. Besonders, wenn es nur der eigenen Reinigung dienen darf. Der Schreiber kennt kein Publikum, noch weniger Erfolg. Er schreibt im Grunde nur an sich. Ein Ich, das nicht zu überzeugen ist. Und deshalb kommt er nie zu Ende. Auch wenn er als verabschiedet gelten müsste. Westdeutscher Rundfunk und Norddeutscher Rundfunk. Abschied vom Schreiben. Zur neuen Unbefangenheit gegenüber Texten. In den Gedanken zur Zeit sprach Ludwig Henze.